Das Kupferne, das ist von Lisaveta. Das nimmst du für dich. Lass mal sehen. So, das hat also Lisaveta getragen? In jenem Augenblick. Ich kenne auch zwei ähnliche Kreuze, ein silbernes und eins mit Heiligenbildchen. Ich warf sie damals der Alten auf die Brust. Die wären jetzt recht. Eigentlich müsste ich mir die jetzt umhängen. Was fasel ich da die ganze Zeit? Und die Hauptsache vergesse ich. Ich bin irgendwie zerstreut. Siehst du, Sonja, ich bin eigentlich deshalb hergekommen, um es dir zu sagen, dass ich gehe, damit du es weißt. Nun, und das ist alles. Ich bin nur deswegen gekommen. Ich dachte, dass ich dir mehr sagen würde. Aber du wolltest doch selbst, dass ich hingehe. Nun, und so werde ich dann im Gefängnis sitzen. Und dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Aber warum weinst du denn? Auch du weinst. Hör auf. Genug. Das alles quält mich so. Ein Gefühl regte sich in ihm. Sein Herz schnürte sich zusammen bei ihrem Anblick. Und sie, warum weint sie denn? Dachte er. Was bedeute ich ihr denn? Warum weint sie? Warum nimmt sie Abschied von mir wie meine Mutter oder Dunja? Will sie bei mir Kindermädchen spielen? Bekreuzige dich. Bete wenigstens einmal, bat Sonja mit bebender, schüchterner Stimme. Oh, bitte, so viel du willst. Von ganzem Herzen, Sonja, von ganzem Herzen. Er wollte eigentlich etwas anderes sagen. Er bekreuzigte sich einige Male. Sonja nahm ihr Tuch und warf es sich um. Es war ein Tuch aus grünem Drap de Dame, wahrscheinlich dasselbe, das Marmeladow damals als das Familientuch erwähnt hatte. Raskolnikow erinnerte sich daran, aber er fragte nicht danach. In der Tat, er begann schon selbst zu fühlen, dass er furchtbar zerstreut und irgendwie widerwärtig aufgeregt war. Er erschrak darüber. Es überraschte ihn auch, dass Sonja mit ihm gehen wollte. »Was ist? Wohin willst du? Bleib zu Hause, ich gehe allein«, rief er in kleinmütigem Ärger und ging beinahe zornig zur Tür. »Wozu brauche ich ein ganzes Gefolge?«, murmelte er hinaustretend. Sonja blieb mitten im Zimmer stehen. Er hatte nicht einmal Abschied von ihr genommen, er hatte sie schon vergessen. Ein brennender und empörter Zweifel wallte auf in seiner Seele.